Firenze, könnt wohl die Zeichen sein, die müde Wanderer laden ins kühle Wirtshaus ein. Barmherzige Schenke, doch weisest du mich ab. Nun weiter, denn nur weiter, mein treuer Wanderstab. Nun weiter, denn nur weiter, mein treuer